Das Fest Essen zum 68. Gründungstag der DVEK des ruhmreichen Vaterlandes fand am 8. September im Korea-Haus in Tokio statt. Daran nahmen Ho Jong-man, Vorsitzender des Zentralpräsidiums des Generalverbandes der Japan-Koreaner, kurz Chong-nyon, die stellvertretenden Vorsitzenden und die Abteilungsleiter des Zentralpräsidiums, die Vorsitzenden der Chong-nyon-Direktion im Gebiet Kanto, die Funktionäre der zentralen Organisationen und Arbeitsgemeinschaften und die koreanischen Handels- und Industrieunternehmer teil. Zum Festessen wurden die Persönlichkeiten der Bereiche Politik, Wirtschaft, Massenmedien, Gesellschaft und Kultur von Japan, die Mitglieder der Botschaften verschiedener Länder, die Delegierten der internationalen Organisationen und die Korrespondenten in Japan eingeladen.